Key Beats. Junge, du gehst mir auf den Sack, so wie deine Freundin. Und das fast jeden Tag, oder willst du etwa leugnen, dass du ein Stalker bist, wie das Gen und Tschernobyl? Warum stehst du hier noch rum, als ob du eine Erklärung willst? Von mir kommt nichts mehr, wie nach einem Kampfshot. Junge, das hier ist keine Gymnastik, sondern Kampfsport. Die Antwort, halt die Klappe wie im Filmset. Deine Freundin hat mit dir gegen ihren Fan Sex. Nicht traurig sein, aber vielleicht ist noch nicht aufgefallen. Doch die Party ist für alle geiler, wenn du draußen bleibst. Also denk nicht dran, komm mit deiner Gang nicht an, wo alle Schmanzes sind, aber denken, dass sie den Nächsten haben. Peinliche Sachen zum Weinen und Lachen, ihr gescheiterten Nerven, die nicht peilen und raffen, dass sie dumm sind wie Neid. Wenn ich sonst mir jemand sagen, falls ich Unsinn verbreite. Alle Leute wollen andauernd meine Meinung hören, laber mich zu, merken nicht, dass sie einfach stören. Haltet die Klappe, ich hab keine Zeit für euch, denn ich geb ehrlich gesagt einen Scheiß auf euch. Alle Leute wollen andauernd meine Meinung hören, laber mich zu, merken nicht, dass sie einfach stören. Haltet die Klappe, ich hab keine Zeit für euch, denn ich geb ehrlich gesagt einen Scheiß auf euch. Hey Mädchen, das Mann, was hast du für eine hässliche Fresse? Denkst, ich hab das im Letzten vergessen, das letzte getreffen. Da liegst du daneben wie eine Leiche bei einem Doppelmord. Ich hasse dich dafür, das kommt bei mir oft nicht vor. Ich will dich geehrte, verkackte Hackfresse mit Pickeln und sonst die Affe noch turnenden Aspekten. Wie kann man sowas wie dich nur auf die Welt bringen? Wenn ich du wär, würde ich von einem hohen Feld springen. Da bring auch deine Titten nichts oder so ein bisschen Griff. Wobei es ja auch heißt, dass dummes Blut zu ficken ist. Das kann man sich bei dir beabschreiben wie Lösungswege. Wobei mir Tüte auf dem Kopf wird's eine Lösung geben. Ich bin es leid, Bitch, man kapierst es endlich. Es ist schön und gut, dass du mich magst und mein Fan bist. Doch ich und du, das ist wie Glanz und Dreck. Und mir ist scheißegal, ob du mein Schwanz jetzt leckst, Bitch. Alle Leute wollen andauernd meine Meinung hören, laber mich zu, merken nicht, dass sie einfach stören. Haltet die Klappe, ich hab keine Zeit für euch, denn ich geb ehrlich gesagt einen Scheiß auf euch. Alle Leute wollen andauernd meine Meinung hören, laber mich zu, merken nicht, dass sie einfach stören. Haltet die Klappe, ich hab keine Zeit für euch, denn ich geb ehrlich gesagt einen Scheiß auf euch.